Halleluja. Richte deinen Blick auf Jesus. Lass dich nicht ablenken. Richte deinen Blick auf ihn. Weil er selber hat gesagt, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Also den Vater. Also schau auf ihn und du siehst die Liebe deines Vaters zu dir. Schau auf Jesus. Oh, schau auf seine Liebe. Und du siehst den Vater. Halleluja. Und Jesus hat gesagt, wenn ich erhöht sein werde, dann werde ich alle zu mir ziehen. Jesus ist erhöht. Jesus ist zur Rechten des Vaters. Und er zieht uns heute Morgen, er zieht uns zu sich. Und damit zieht er uns zum Vater, indem du auf ihn schaust, zieht er dich an das Herz des Vaters. Halleluja. Halleluja. Seine Liebe in deinem Leben. Oh, empfange seine Liebe in deinem Leben. Vater spricht durch Jesus noch eine besondere Einladung aus an eine besondere Gruppe von Menschen. In Matthäus 12, 28 sagt Jesus und damit der Vater. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und du bist wirklich beladen. Vielleicht beladen durch eine Nachricht, die du bekommen hast, kurz bevor du hierher gekommen bist. Vielleicht beladen durch eine Sorge, die auf deinem Herzen drückt, schon seit längerer Zeit und die dir einfach keine Ruhe lässt. Vielleicht beladen einfach durch Stress und durch Hektik einfach schon. Vielleicht bist du schon in dieser Vorweihnachtshektik gewesen, diesem Stress und der Arbeit. Vielleicht bist du beladen durch Sorgen oder vielleicht musst du dich um einen engen Verwandten kümmern, der krank ist und du bist beladen durch die Sorgen um ihn. Vielleicht bist du beladen durch finanzielle Lasten oder Lasten in Beziehungsproblemen oder seelische Lasten, was auch immer es ist, körperliche Lasten. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr belastet seid, die ihr mühselig seid, beladen seid, und ich will euch eine wichtige Sache geben, nämlich Ruhe für eure Seele. Er will dir Ruhe geben für deine Seele gerade jetzt. Halleluja. Halleluja. Wer ist hier und du sagst, ja, das bin ich. Ich bin so ein mühseliger und beladener gerade jetzt. Okay. Halleluja. Pass auf. Halte einfach mal deine Hand ausgestreckt. Und gerade jetzt möchte ich einfach das Gebetsteam, das vorher auch mit im Vorraum war, bitten, einfach mit mir zusammen. Wir wollen einfach gerade jetzt diesen Strom der Liebe des Vaters freisetzen für jeden, der mühselig und beladen ist. Ihr anderen, betet einfach weiter an. Moni, bete einfach weiter den Vater an. Aber lasst uns einfach gerade jetzt diesen Strom der Ruhe, die vom Thron Gottes hervorkommt, einfach freisetzen. Halleluja. Halleluja. Und die Ordner bitte auch, schaut einfach herum, wo einfach Hände aufgelegt werden, und seid einfach wachsam, dass niemand, wenn die Kraft Gottes vielleicht stärker wird, sich irgendwie verletzt oder so. Halleluja. Habt einfach ein Auge da drauf. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Erfrischung gerade jetzt, Herr. Wir danken dir gerade jetzt, Herr. Oh, oh, du gibst neue Kraft den Müden. Halleluja. Danke für den Strom deiner Liebe. Danke für den Strom deiner Liebe. Danke für den Strom des Vaters, der gerade jetzt hier fließt. In Jesu Namen. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, Vater, füll deine Kinder, Herr. Füll deine Kinder mit dieser verheißenen Ruhe. Halleluja. Wenn dir die Hand aufgelegt worden ist, dann kannst du deine Hand wieder runternehmen. Ansonsten lass einfach deine Hand ausgestreckt. Oh, oh, wenn der Vater für dich ist, wer kann gegen dich sein? Was kann gegen dich kommen? Oh, was könnte dich niederdrücken? Stärker ist der, der in dir ist, als jede andere Macht. Größer ist der, der in dir ist, als jede Last. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, stell einfach auf, empfang. Wenn du deine Hand ausgestreckt hast, stell einfach auf, empfang. Du musst gar nicht mehr beten, sondern lass einfach den Strom, oh, den Strom der Liebe des Vaters dich einfach durchströmen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Vater, wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir. Oh, wir danken dir, oh, wir danken dir, oh, wir danken dir, wir danken dir, Vater. Oh, wir danken dir, Vater. Oh, wir danken dir. Weichen ein ganz neu heute an diesem Tag, Herr, in deiner Liebe. Oh, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Und diese Liebe macht uns stark. Diese Liebe macht uns stark. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, füll sie auf. Füll sie auf. Halleluja. Komm, lass uns mal alle, die auch im Raum sind, die jetzt nicht vielleicht Dienst empfangen, aber lass uns einfach mal im Geist singen. Lass uns einfach mal in Sprachen singen zum Vater. Und wenn du noch Dienst brauchst, streck einfach deine Hand aus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, frisch von dir, frisch von dir, oh, frisch von dir. Gloria nando romo sanda nanando roranda. Oh, Halleluja. Halleluja. Wer hat seine Hand noch ausgestreckt? Wer braucht noch Dienst? Halleluja. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, du gibst uns Ruhe für unsere Seele, Herr. Oh, du berührst die tiefsten Tiefen unserer Seele, Herr. Die tiefsten Tiefen, auch da, wo die Traumata. gesessen haben, Herr, da gehst du hin mit deiner Liebe, Herr. Und in dem Namen von Jesus löst du uns von jedem Trauma. Oh, du setzt uns frei von allem, was gewesen ist, Herr. Und du machst den Raum frei in unserer Seele, Herr, für den Strom deiner Liebe, Herr. Oh, ja, mach den Raum frei, Vater, in ihrer Seele gerade jetzt. Für den Strom, nimm alles raus, was den Strom hindern könnte, in Jesu Namen. Freiheit, Freiheit, Freiheit, Liebe und Freiheit, Liebe und Freiheit. Oh, fill Lord Jesus, oh Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Sing im Geist. Ora, ne, marchando, ro. Mehr von dir, oh, mehr von dir, oh, mehr von dir, oh, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir. Oh, Halleluja, mehr von dir, mehr von dir. Mehr von dir. Wer hat noch seine Hand gehoben? Halleluja, mehr von dir. Komm, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Füll, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wer braucht noch Dienst? Streck einfach deine Hand aus. Oh. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lass uns mal alle unsere Hände ausstrecken in die Gegenwart des Vaters. Oh Vater, wir danken dir für Heilung hier im Raum, Herr. Wir danken dir für Heilung der Herzen. Wir danken dir für Heilung der Seelen, Herr. Wir danken dir, Herr, du bist der Herr, unser Arzt. Du bist der Herr, unser Arzt für unsere Körper. Und du bist der Herr, unser Arzt auch für unsere Seelen. Und du weißt genau, was es braucht, Herr. Und in dem Namen Jesus sagen wir, jedes Trauma, jede Belastung, in dem Namen Jesus, raus aus den Seelen jetzt, in dem Namen Jesu Christi. Oh, wir uns ganz persönlich, weil da ist Platz in seinem Wohnzimmer für jedes seiner Kinder. Und wo der Feind dir die Lüge erzählt hat, für dich ist kein Platz. Für dich ist kein Platz im Wohnzimmer des Vaters. Das sage ich jetzt in dem Namen Jesus. Diese Lüge verlässt dich jetzt in Jesu Namen. Da ist Platz für dich. Da ist Platz für dich im Wohnzimmer des Vaters. Da ist Platz für dich im Haus Gottes. Da ist Platz für dich. Oh, da ist Platz für dich. Oh, da ist Platz für dich. Halleluja. Oh, sag danke, Vater. Danke, Vater, dass da Platz ist für mich in deinem Haus, in deinem Herz. Wir sagen jetzt auch in dem Namen Jesu Christi, jeder dämonische Quälgeist, jede dämonische Macht, die Menschen in Zwängen und Ängsten und in Störungen gebunden gehalten hat, in Süchten, in Unreinheiten, in dem Namen Jesu Christi, jede dämonische Macht, komm jetzt raus aus den Seelen in dem Namen Jesus. Jetzt frei. Frei und los. Frei und los. Oh, frei, frei, frei, frei, frei. Oh, der Geist des Herrn ist da, ist Freiheit. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Halleluja. Oh, yes, yes, yes, yes, yes. Oh, yes, yes. Freiheit zu vertrauen. 1. Johannes 4,16 heißt es, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Es ist wichtig zu erkennen und es ist wichtig im Glauben zu ergreifen. Halleluja. Du bist frei, seine Liebe zu glauben. Du bist frei als ein Kind Gottes, als ein Sohn Gottes in Christus. Du bist frei, seiner Liebe zu glauben. Halleluja. Oh, wir danken dir, Vater. Oh, wir danken dir, Vater. Oh, wir lieben dich, Vater. Oh, du bist unser König. Oh, du bist unser Herr. Oh, du bist unser Gott. Oh, wir lieben dich, Vater. Applaus geben, so ein liebes Lobpreisapplaus. Wir lieben dich, Vater. Oh, wir lieben dich, Vater. Oh, oh. Yes, Lord. Yes. Oh, yes, Father. Yes. Halleluja. Lasst uns baden. Lasst uns baden in seiner Liebe. Lasst uns unseren Blick gerichtet halten auf ihn, auf seine Liebe. Halleluja. Während du zum Platz gehst, drück einfach mal jemand ganz fest und sag, ich liebe dich mit der Liebe des Vaters. Halleluja. Ich liebe dich mit der Liebe des Vaters. Halleluja. Die Ordner, das Pult. Halleluja. In die Mitte. Nicht in der Mitte, so. So. Aber hier ist die Mitte, nein. Halleluja. Halleluja. Herzlich willkommen im Wohnzimmer des Vaters. Halleluja. Glory. Halleluja. So schön, dass ihr da seid. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, sieh doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist es tatsächlich. Weißt du, dieser Vers fordert dich auf, es zu säen. Dieser Vers fordert dich auf, zu säen die Liebe des Vaters zu dir. Dieser Vers fordert dich auf, zu säen die Liebe des Vaters, mit der er dich geliebt hat, und die Liebe des Vaters zu säen, mit der er dich zu seinem Kind gemacht hat. Zu säen die Liebe des Vaters zu dir als seinem Kind. Amen, du bist sein Kind. Wir sind es tatsächlich. Halleluja. Weißt du, Christsein beginnt mit einem Sein. Amen. Beginnt mit Sein. Halleluja. Nicht mit Tun. Es beginnt mit Sein. Amen. Halleluja. Wir sind am Anfang des Christseins, sind wir etwas. Halleluja. Viele verwechseln das und sie denken, am Anfang des Christseins steht ein Tun. Du musst etwas tun, um Christ zu sein oder gar Christ zu werden. Du musst etwas tun, um dir zu verdienen, ein Kind des Vaters zu sein. Aber weißt du, ganz am Anfang deines Christseins steht, du bist sein Kind. Sieh, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es tatsächlich. Halleluja. Römer 8, Vers 14 heißt es, denn wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern einen Geist der Sohnschaft haben wir empfangen, durch den wir rufen, was? Aber Vater. Halleluja. Das ist der Geist, den du empfangen hast in dem Moment, wo du Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser empfangen hast. In dem Moment hast du den Geist der Sohnschaft empfangen. Und damit hast du nicht mehr den Geist der Knechtschaft. Damit hast du nicht mehr einen Geist der Dienerschaft in erster Linie, sondern du bist ein Sohn. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Sohn. Halleluja. Du bist nicht mehr ein Knecht. Du bist nicht mehr ein Diener in erster Linie, sondern du bist ein Sohn. Halleluja. Römer 8, Vers 29 sagt, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Halleluja. Amen. Mit anderen Worten, so wie Jesus Sohn des Vaters war, so bist du Sohn des Vaters. Amen. In derselben Weise, wie Jesus Sohn des Vaters war, in derselben Weise bist du Sohn des Vaters. Also Jesus war jemand, der aus seinem Sein heraus gehandelt hat. Also es gibt da eine entscheidende Reihenfolge in deinem christlichen Leben. Und es ist genau die entgegengesetzte Reihenfolge von dem, was der Geist der Welt sagt und auch von dem, was der Geist der Religion sagt. Die entscheidende Reihenfolge in deinem Leben ist, du bist etwas und weil du etwas bist, hast du etwas und weil du etwas hast, kannst du etwas tun und tust du etwas. Amen. Die Welt sagt, du musst etwas tun, damit du am Ende etwas hast und wenn du dann etwas hast, dann kannst du dich irgendwann zurücklehnen und sagen, jetzt bin ich etwas. Amen. Dass du tust etwas, damit du was hast, damit du was bist. Es ist genau die umgekehrte Reihenfolge wie im Reich Gottes. Im Reich Gottes, du bist etwas, deswegen hast du etwas und deswegen kannst du etwas tun. Amen. Halleluja. Weißt du? Und auf diesen Punkt musst du immer wieder zurückkommen. Und ich werde das vielleicht an diesem Wochenende noch ein paar Mal sagen. Vielleicht sagst du es gleich schon mal zum Anfang auch nochmal deinem Nachbarn. Du bist etwas und deswegen hast du etwas. Und deswegen kannst du etwas tun. Halleluja. Halleluja. Du bist etwas. Fang mal mit, du bist etwas. Du bist, ich habe schon gesagt, du bist ein Sohn Gottes. Du bist wie Jesus in dieser Welt. Jesus hat sogar Psalm 82, Vers 6 zitiert in Johannes 10, 34. Deswegen wollten sie ihn steinigen, weil er Psalm 82, 6 zitiert hat, wo es heißt, habe ich nicht gesagt, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle. Also das zeigt dir, was für eine Höhe, was für eine Würde es ist, ein Sohn des Höchsten zu sein. Ein Sohn des Höchsten ist zu sein, wirklich in der gleichen Wesensklasse wie Gott zu spielen. Auf der gleichen Ebene, nach seinem Ebenbild geschaffen, wie er in dieser Welt. So heißt es 1. Johannes 4, 17. Du bist ein Sohn Gottes, wie er in dieser Welt. Du bist sozusagen, wenn wir sagen, weißt du, wir sind nicht ein Gott, wir sind auch nicht Gott, Gott ist Gott, aber wir sind sozusagen in seiner Sicht, wir sind wie kleine Götter unter ihm. Amen. Er ist der König der Könige. Wir sind Könige unter dem König der Könige. Amen. Das ist dein Sein. Weißt du, dein Sein sagt dir, hey, ich habe es bereits geschafft. Du musst nicht mehr etwas werden. Sag mal zu deinem Nachbarn, gib's auf, etwas zu werden. Ja, weißt du, das geht so schnell, dass unsere Seele wieder in dieses alte Muster fällt und doch wieder unbewusst versucht, etwas werden zu wollen. Wieder unbewusst, weißt du, sich vergleicht mit anderen. Oh, was ist der? Oh, was könnte ich sein? Warum bin ich das nicht? Könnte ich es vielleicht sein? Was muss ich tun, damit ich es sein kann? Verstehst du? All diese Dinge sind diese Lügen des Feindes. Weißt du, schon im Paradies hat der Teufel Eva davon überzeugt, dass sie etwas tun muss, damit sie etwas hat, sodass sie am Ende etwas ist. Er hat nämlich gesagt, greif nach der Frucht, das ist das, was sie tun musste, und dann hast du etwas, und weil du die Frucht hast und sie gegessen hast, deswegen bist du nachher wie Gott. Dabei war sie schon wie Gott. Sie war nämlich im Ebenbild Gottes geschaffen, das war ja die große Lüge. Der Teufel hat ihr erklärt, dass sie etwas dafür tun muss, damit sie etwas hat, damit sie das ist, was sie eigentlich die ganze Zeit schon war. Ist verrückt, Amen. Also kennst du diese Strategie in deinem Leben auch? Also der Teufel will dich manchmal verführen, dass du etwas tust, damit du etwas hast, damit du am Ende das bist, was du eigentlich die ganze Zeit schon warst. Nämlich ein Sohn Gottes. Wie viele von euch haben Jesus in ihrem Herzen empfangen? Okay, weißt du, dann bist du ein Sohn Gottes, dann bist du ein Kind Gottes. Johannes 1, 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Denen, die an seinen Namen glauben, dann bist du dieser Sohn. Halleluja, mehr kannst du nicht mehr werden. Hallo, wir sind außer Konkurrenz hier. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich bin nicht mehr in Konkurrenz mit dir. Weil ich hab's geschafft. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich habe es geschafft. Halleluja. Also es ist so wichtig, dass das tief in unsere Seele hineingeht, weil das ist, ich sag dir es, wie es ist, das ist der Ausgangspunkt von allem, was Gott durch dein Leben tun kann und tun will. Das ist der Ausgangspunkt. Wenn du nicht von diesem Ausgangspunkt heraus lebst, dann wirst du, ich sag mal so, dann wirst du zum Werkler, dann wirst du zum Hetzer, dann wirst du zum, weißt du, dann wirst du zu, oder auch du wirst zu einem, der hin und her geworfen ist, von jedem Einfluss von hier und da. Oh, muss ich dahin rennen? Oh, muss ich das vielleicht tun, um noch mehr zu haben und damit ich am Ende doch noch was bin, was ich immer noch nicht bin? Ja, muss ich dahin sausen? Muss ich dieses? Brauche ich jenes? Und so weiter. Bist du hin und her geworfen? Oder manche, die haben tatsächlich auch in diesem Kampf ums Sein sozusagen irgendwann aufgegeben, weil sie gesagt haben, ich schaffe es sowieso nicht. Und dann haben sie sich hängen lassen, aber sie sind deswegen auch nichts, sondern sie sind gebunden vielleicht in Süchten, in Abhängigkeiten, in was weiß ich was, einfach weil sie sich hängen haben lassen, weil sie sich davon verabschiedet haben, dass sie eines Tages irgendetwas sein werden. Und jetzt kommt die gute Nachricht des Evangeliums. In Christus bist du es schon, du hast es geschafft. Glaub nicht mehr länger diesen Lügen. Halleluja. Heute Morgen geht's los mit Befreiungsdienst. Das ist wichtig. Du bist bereits Sohn Gottes. Halleluja. Weißt du, das im alten Bund, das ist auch der Unterschied zwischen neuem Bund und alten Bund übrigens ganz entscheidend. Im alten Bund, da war noch nicht diese Macht des Sündenfalls aufgehoben. Deswegen im alten Bund mussten sie auch noch etwas tun, um etwas zu haben, um etwas zu sein. Beziehungsweise sie haben es gar nicht geschafft, am Ende es zu sein. Ja, aber sie mussten etwas tun. Es wurde ihnen gesagt, tu dieses, erfülle dieses Gesetz, erfülle dieses Gebot und so weiter. Und dann gefällst du Gott. Ja, aber wie wir wissen aus dem alten Bund, haben sie es nie wirklich geschafft. Sie konnten es auch nicht schaffen, sondern das Gesetz war ein Hinweis darauf hin, wie sehr wir einen Erlöser brauchen. Amen. Wie sehr wir eine gefallene Natur haben. Und diese gefallene Natur, die muss einfach raus, verstehst du? Die muss nicht behandelt werden, die muss nicht verbessert werden, die muss nicht durch gute Werke irgendwie befriedigt werden oder befriedet werden sozusagen, dass sie dann irgendwie sich besser darstellen kann, sondern diese alte Natur muss schlicht und einfach raus. Amen. Und dafür kam Jesus. Und du hast es vielleicht nicht realisiert, aber in dem Moment, wo du gesagt hast, Herr Jesus Christus, sei du der Herr meines Lebens, der alleinige Herr meines Lebens, vorausgesetzt, das lasse ich immer die Leute bekennen, die bei uns getauft werden, ich lasse sie vorher immer bekennen, du bist der alleinige Herr meines Lebens. Weißt du, wir addieren nicht Jesus in unserem Leben zu ein paar anderen Göttern dazu, ja, und sagen, okay, ja, also Herr Jesus, du bist der Herr meines Lebens, aber was weiß ich, Urlaub ist auch noch mein Herr und Geld ist auch noch wichtig und das und das und das. Verstehst du? Nein, er ist der alleinige Herr unseres Lebens. Amen, er ist der Herr unseres Lebens und dann kommt lang nichts, was Bedeutung hat. Alles andere, sagt er, fällt uns zu. Urlaub und was weiß ich was, ja, fällt uns zu, wenn es sein soll. Wenn nicht, haben wir auch kein Problem, weil wir haben es ja geschafft. Weißt du, du bist ein Sohn, ob du jetzt irgendwo am Strand liegst in der Karibik oder ob du zu Hause bei Regen und Schnee in deinem Häuschen sitzt und zum Fenster rausschaust. Du bist der gleiche Sohn, Amen. Du bist nicht mehr, du hast auch nicht mehr, sondern du bist der gleiche. Halleluja. Das heißt, wir können anfangen, unser Leben jetzt zu genießen. Unsere Sohnschaft jetzt zu genießen. Nicht erst irgendwann uns in unserem Sein jetzt zu verorten. Also nicht erst, ja, wenn ich dann mal da bin, oh, dann werde ich es genießen. Es ist immer die Seele. Die Seele strebt immer nach irgendwas. Ja, wenn ich dann erstmal da bin, dann werde ich es genießen. Dann wird es ganz toll sein. Oh, wird es schön sein. Oh, ich freue mich schon so drauf, wenn ich erstmal da bin. Weißt du, freu dich im Jetzt. Amen. Freu dich im Jetzt, dass du es geschafft hast, dass du ein Kind Gottes bist, dass der Vater Freude hat über dir, dass der Vater jubelt über dich. Halleluja. Freu dich jetzt im Herrn. Halleluja. Weißt du, wir sind etwas. Nicht nur etwas, wir sind jemand. Wir sind Söhne, Söhne Gottes. Und weil wir Söhne Gottes sind, haben wir auch etwas. Ziemlich viel sogar. Er sagt zum Beispiel in Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, also der Vater. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Ja. Mit anderen Worten, alles, was dem Vater im Himmel gehört, gehört auch dir. Halleluja! Alles, was sein ist, ist dein. Also das hat der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn zu dem älteren Sohn gesagt, der sich beschwert hat und gesagt hat, oh, für mich hast du nie ein Kalb geschlachtet. Wo ist mein Kalb? Jetzt kommt da dieser Sünder da daher und du schlachtest das Kalb für ihn. Und der Sohn hat gesagt, oh, für mich hast du nie ein Kalb geschlachtet. Was hat der Vater gesagt? Hey, alles, was mein ist, ist dein. Mit anderen Worten, du hättest dir doch jederzeit ein Kalb schlachten können. Du hättest dir jeden Tag ein Kalb schlachten können, wenn du es gewollt hättest. Amen. Amen. Halleluja. Wie viele sind bereit, ein Kalb zu schlachten heute im Herrn? Halleluja. Okay. Sorry für die Vegetarier, ja. Kannst du ein vegetarisches Schnitzel machen, dann aus dem Kalb, wie auch immer. Sag zu deinem Nachbarn, weil du etwas bist, hast du etwas. Nämlich die Liebe des Vaters. Und damit hast du alles. Halleluja. Römer 8, 31. Ja, könnt ihr euch freuen. Römer 8, 31, die Bibelstelle dazu. Wenn Gott so für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Halleluja! Also du hast mehr zur Verfügung als jeder Milliardär hier auf dieser Erde. Du bist reicher als Elon Musk. Halleluja! Preis den Herrn, auch wenn du kein Tesla fährst oder sonst irgendwas. Aber du hast mehr, du hast die Liebe des Vaters, du hast alles, was sein ist, gehört dir. Alle Ressourcen, wenn du etwas brauchst, dann hast du es, weil dein Vater es für dich hat. Weil dein Vater dich liebt und er weiß, was du brauchst und er weiß, was gut für dich ist und er weiß, was du zu welchem Zeitpunkt brauchst und er steht hinter dir in jedem Moment deines Lebens und vielleicht, weißt du, vielleicht fühlt es sich manchmal anders an, vielleicht fühlt es sich manchmal nach Mangel an und du denkst, oh, das ist Mangel und so weiter, weißt du, dann stell dich auf das Wort Gottes. Ja, ich richte mich aus auf ihn und er wird mir alles andere zufallen lassen. Er wird mir alles geben. Weißt du, mein Gott aber wird all meinen Bedürfnissen begegnen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Halleluja, das ist mein Gott, das ist mein Papa. Er hat alles. Oh, Halleluja. Preist den Herrn, weißt du, das erlebst du, weißt du, wenn du dich darauf ausrichtest, du erlebst es immer wieder. Ich habe es jetzt erst vor 2 Wochen habe ich so erlebt, ne, wo wir ja in diesem Prozess in dieses Gebäude zusätzliche Gebäude zu kaufen für Glory Life, um da einen Kindergarten einrichten zu können und auch Unterkünfte für Konferenzbesucher, also für euch zum Beispiel und Bibelschüler und so weiter einzurichten, ne, und wir waren da da in diesem Prozess, der Kaufvertrag und so weiter und plötzlich macht die Bank Zicken und sagt, nee, wir geben euch keine Finanzierungszusage, obwohl alle Zahlen super gut und so weiter sind, ne? Nein, wir geben euch keine Finanzierungszusage, ja? Und dann haben noch ungefähr 500.000 Euro gefehlt, um einen Finanzierungsnachweis zu machen, ja? Und einen Tag lang dachte ich, okay, was machen wir jetzt, ja? Gott will, dass wir dieses Gebäude kaufen, weißt du? Und wenn ich weiß, Gott will, dass wir dieses Gebäude kaufen, dann weiß ich auch, dass er uns versorgt. Amen. Dann weiß ich, dass er uns das gibt. Und weißt du, und wir haben hin und her überlegt. Ich habe im Roland, unserem Vorsitzenden vom Bauausschuss, gesprochen. Wir haben verschiedene Lösungen, sind wir durchgegangen. Aber bei allem dachte ich, nee, das ist es nicht. Und dann habe ich einfach gesagt, lass uns einfach glauben, dass wir das, was wir nicht von der Bank zugesagt bekommen, dass wir es einfach als zinslose Darlehen bekommen. Und dann können wir es auch nachweisen. Und weißt du, innerhalb von 4 oder 5 Tagen war alles da, was wir gebraucht haben. Halleluja. Preis den Herrn. Und sogar zum großen Teil sogar schon auf dem Konto. Preis den Herrn. Halleluja. Ist der Hammer. Ja. Weißt du, und Gott hat mir wieder gezeigt, hey, du musst dir keine Sorgen machen. Weißt du, wenn ich was in Auftrag gegeben habe, dann brauchst du nicht in Hektik geraten und hier und da suchen und diese oder jene Lösung, sondern ich habe immer die perfekte, die Königslösung. Weißt du, man hätte irgendwelche zweitbesten Lösungen machen können und versuchen hier und da, aber weißt du, mein Gott ist der König des ganzen Universums. Mein Gott ist mein Papa und ihm gehören alle Reichtümer und alle Schätze. Im Wort Gottes heißt es, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Halleluja! Und der Goldpreis ist gestiegen, also preis den Herrn, ist immer noch reicher. Preis den Herrn. Ja, stell dir mal das vor, du. Das ist so, wie der Goldpreis gestiegen ist. Alles da, was im Himmel ist, ist inzwischen doppelt so viel wert, wie noch wie vor. Das heißt, bisher war es unendlich viel wert, jetzt ist es zweimal unendlich viel wert. Krass. Also sag mal zu deinem Nachbarn, du bist etwas, nämlich ein Sohn, und deswegen hast du etwas, nämlich alles, was dein Vater hat. Es gehört dir. Du hast alles. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Weißt du, wenn das sitzt in deinem Herzen, wenn das in deinem Herzen verankert ist, wenn diese Sicherheit in deinem Herzen verankert ist, dass du dieser geliebte Sohn des Vaters bist und dass du damit alles hast, was ihm gehört, dann hast du Zuversicht in deinem Leben. Zuversicht, weißt du, eine hohe Gabe, eine wichtige Gabe. Also die Welt draußen mehr und mehr, man merkt es in unserem Land, weniger und weniger Menschen haben Zuversicht. Ja, du musst nur auf solche Indikatoren schauen, wie Wirtschaftsindikatoren, wie zuversichtlich sind die Unternehmen. Und du merkst, es geht in den Keller runter. Ja. Wie zuversichtlich sind sie in der Politik, es geht in den Keller runter. Überall siehst du, die Zuversicht verschwindet. Aber weißt du, mit Gott kannst du immer Zuversicht haben, weil der Vater steht hinter dir. Amen, der Vater ist mit dir. Und wenn er mit dir ist, wer kann gegen dich sein? Amen. Das heißt, du bist zuversichtlich. Selbst wenn Dinge kommen, ja, so mit Herausforderungen, wie ich gerade geschildert habe mit dem Gebäude, kommen manchmal hier Herausforderungen, da Herausforderungen, in deiner Familie kommt hier eine Herausforderung, da eine Herausforderung, der hat das, der hat jenes, da ist dieses Problem, da ist das. Es gibt immer Herausforderungen. Aber weißt du, in all diesen Herausforderungen kannst du immer die absolute Zuversicht haben, weil dein Gott hinter dir steht. Amen. Und dein Gott ist nicht irgendeiner, sondern dein Gott ist der übernatürliche, lebendige Vater und Schöpfer des ganzen Universums. Das heißt, dein Gott ist auch nicht gebunden an die Naturgesetze. Dein Gott ist nicht gebunden an physikalische Gesetzmäßigkeiten von Materie, von Raum und Zeit. Dein Gott ist auch nicht gebunden an die Gesetzmäßigkeiten des irdischen Wirtschaftslebens. Dein Gott ist nicht gebunden an die Gesetze der menschlichen Psychologie. Dein Gott ist nicht gebunden an die Gesetzmäßigkeiten von irgendwelchen Arbeitsabläufen oder Firmengeschichten, Firmenproblemen oder sonst irgendwas. Dein Gott ist nicht gebunden an alle diese irdischen Dinge, sondern dein Gott ist der übernatürliche, lebendige Vater, der über dem allen steht. Halleluja. Halleluja. Und Hebräer 10, 19 sagt, dass du durch das Blut Jesu Christi jederzeit Zuversicht hast, hinzuzutreten zu seinem Thron der Gnade. Hebräer 4 heißt es dann, um Gnade zu finden und zur rechtzeitigen Hilfe. Zur rechtzeitigen Hilfe, das ist auch wichtig. Weißt du, eine Folge deiner Beziehung zu deinem Vater ist, dass du wissen kannst, mein Gott kommt nie zu spät. Das ist auch wichtig. Manchmal will deine Seele in Unruhe kommen, weil sie sagt, hier braucht man eine Lösung, und zwar jetzt. Nein, eigentlich braucht man sie schon gestern. Und Gott sagt, ich komme nie zu spät, meine Tochter. Ich komme nie zu spät, mein Sohn. Halleluja. Dein Verstand tilt vielleicht schon, aber Gott sagt, ich komme nie zu spät. Und dann in dem Moment, wo du das hörst von deinem Vater, kommt dein Verstand wieder zur Ruhe. Und er sagt, ja genau, stimmt so. Es ist ja, mein Gott kommt ja nie zu spät. Also was bilde ich mir eigentlich ein? Was denke ich mir eigentlich da? Mein Gott kommt ja nicht zu spät. Er weiß ja, was ich brauche und was notwendig ist und was sein Plan ist. Und sein perfekter Plan für mein Leben kommt zustande, weil er mich so, so, so, so, so, Christian, so, so, so, so, so sehr liebt. Amen. Halleluja. Sorry. Und deswegen gib dir die Liebe des Vaters, diese Zuversicht, um wirklich in Kraft und auch in Kühnheit durch diese Welt zu gehen. Amen. Und deswegen gib dir diese Liebe des Vaters, die Kraft, jedes Hindernis, das kommen will, auch zu überwinden. Ja, in diesem allen, Römer 8, 37, in diesem allen, sprich in diesem allen, was uns hier auf dieser Erde auch begegnen mag, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Amen. Mit anderen Worten, wir sind mehr als Überwinder durch den, der hinter uns steht. Also diese selbe Liebe hat Jesus die Kraft gegeben, seinen Dienst hier auf der Erde zu tun. Ist dir das bewusst? Manche lesen diese Evangelien und sagen, oh, Jesus, das war Jesus, klar, der war der Sohn Gottes, natürlich, was der alles gemacht hat, hier einen stinkenden Toten nach 4 Tagen aus dem Grab rausgeholt und einen anderen aus der Bahre rausgezogen und so weiter und Brot vermehrt und Fische vermehrt und Goldstücke aus Fischen rausgeholt und was der alles getan, ist ja der Hammer. Aber ich sage dir, dieser Jesus Christus, von dem du in den Evangelien liest, war, als er hier über diese Erde ging, genauso Mensch wie du und ich. Er hat genauso mit den gleichen, ich sag mal, irdischen Begrenzungen und Herausforderungen gelebt wie du und ich. Er wurde ganz Mensch. Das muss uns bewusst sein. Verstehst du? Und alles, was er getan hat und was er tun konnte, was du ja sehen kannst in den Evangelien, was er tun konnte, konnte er tun aus dem Bewusstsein, dass er der geliebte Sohn des Vaters im Himmel ist und dass dieser Vater im Himmel alles hat und alles kann und dass er hinter ihm steht und dass er mit ihm ist und dass, wenn er spricht, dann geht der Vater mit und dann tut er, was hervorkommt aus seinem Mund. In diesem Bewusstsein hat er gelebt. Also was denkst du, warum Jesus, bevor der Heilige Geist auf ihn kam am Jordan und er die Stimme gehört hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Bevor Jesus diese Stimme gehört hat, hat er kein einziges Wunder getan. Bevor Jesus diese Stimme gehört hat, hat er überhaupt nichts getan, was irgendwie Reich Gottes relevant war. Keine Predigt gehalten, gar nichts. Er war einfach Zimmermann. Er hat sein Geld verdient. Er war bekannt als der Zimmermann, heißt es ja. Also sie kannten ihn als nichts anderes. Als er dann auftrat und predigte, sagten sie, ach, das ist doch der Zimmermann. Ja, aber so kannten sie ihn. Weißt du, sie kannten ihn nicht als speziellen Heiligen, der den ganzen Tag betete und fastete und dann hervorkam und irgendwelche salbungsvollen Worte sprach und große Weisheit und so weiter. Ja, oh, hier ist ja mehr als Salomo oder sonst irgendwas. War nicht bekannt, sondern er war bekannt als Zimmermann. Zimmermanns Sohn und dann selber Zimmermann, als Josef starb. So war er bekannt. Aber in dem Moment, wo die Liebe des Vaters in ihn hineinkam, dieses Wort in ihn hineinging, weißt du, so wie es im Alten Testament immer heißt, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Das ist mehr als nur, ja, ich habe was gehört, ja, da habe ich irgendein Wort gehört. Nein, das Wort des Vaters geschah zu ihm. Das heißt, es wurde Realität in ihm. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Weißt du, ab dem Moment ist Jesus in einem anderen Bewusstsein unterwegs gewesen. Und das Bewusstsein, in dem er ab dem Moment unterwegs war, ist unser Bewusstsein ab dem Moment, wo wir Jesus als unseren persönlichen Herrn und Erlöser empfangen und damit der Heilige Geist in uns hineinkommt. Es ist genau exakt das gleiche Bewusstsein. Er war der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Was Jesus am Jordan gehört hat und empfangen hat, ist genau das gleiche, was wir empfangen, wenn wir ihn empfangen. Durch ihn sind wir genauso geliebte Söhne des Vaters, wie Jesus war. Das heißt, durch ihn hörst du genauso die Stimme des Vaters. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Gefallen gefunden. Ich stehe hinter dir, ich bin mit dir. Mein Geist ist auf dir, meine Kraft ist mit dir. Meine Herrlichkeit ist auf dir, meine Herrlichkeit ist in dir. Meine Herrlichkeit ist um dich herum. Wo immer du hingehst, du bist mein geliebter Sohn und ich bin mit dir. Und ich stehe hinter dir. Halleluja. Amen. Das heißt, genauso zuversichtlich wie Jesus vorwärts gegangen ist, genauso zuversichtlich können wir vorwärts gehen, wenn wir aus diesem Sein heraus leben. Also, und das ist das Entscheidende. Du bist etwas, deswegen hast du etwas und deswegen tust du etwas. Jesus war etwas. Am Jordan wurde ihm bewusst, ich bin der geliebte Sohn des Vaters. Er hatte etwas, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes auf sich, genauso wie du auch. Amen. Das ist der gleiche Heilige Geist. Halleluja. Und deswegen tat er etwas. Aus dem heraus tat er etwas. Aus dieser Ruhe, aus dieser Klarheit heraus tat er, was er tat. Amen. Er war nicht passiv. Nein, weißt du, wenn dir das bewusst ist, hey, mein Vater ist mit mir, ich und er gemeinsam, wir können ja die Welt verändern. Dann wirst du nicht einfach nur auf deinem Sofa sitzen und Netflix gucken, wo du nichts veränderst. Amen. Dann wirst nur du verändert durch all die Charaktere, die da auf dich reinkommen. Keine Ahnung, mit wem du dich da so alles identifizierst. Am einen Tag bist du, was weiß ich, D'Artagnan von den drei Musketieren. Und am anderen Tag, keine Ahnung, bist du, ich weiß nicht, wie die alle da heißen aus diesen Science-Fiction-Teilen, da Mr. Spock oder sonst einer. Halleluja. Nein. Du bist dir dessen bewusst. Ich bin ein Weltveränderer. Ich und mein Vater, wir können die Welt verändern. Also wo ist die nächste Sache, wo wir was verändern können? Wo ist die nächste, ja, im positiven Sinn, Herausforderung, wo wir etwas verändern können? Wo geht's weiter? Wo geht mein Weg weiter? Was kommt, das ist so schön, diese Message-Übersetzung von Römer 8,15, wo es heißt, dann, was kommt jetzt, Papa? Steht also diese Frage dann, ja. Das ist, was kommt jetzt, Papa? Sag mal, was kommt jetzt, Papa? Weißt du, voller Erwartung. Also manche, wenn du jetzt gemerkt hast, als du gesagt hast, was kommt jetzt, Papa, wenn du jetzt gemerkt hast, dass als du so an Gott gedacht hast und gedacht hast, was kommt jetzt, Gott, als du dann gedacht hast, oh mein, hoffentlich nichts Schlimmes, dann hast du noch nicht verinnerlicht, wer dein Papa ist. Amen. Weil von ihm heißt es, nur gute und vollkommene Gabe kommt von ihm. Gott hat immer was Gutes für dich vor. Vor dir liegt nie was Schlechtes und vor dir liegt nicht ein dunkler Abgrund und vor dir liegt nicht irgendein ein Loch, in das du fällst, sondern vor dir liegt einfach das nächste Erlebnis der Liebe des Vaters, mit dem gemeinsam du diese Welt veränderst. Halleluja! Du bist etwas und deswegen hast du etwas und deswegen tust du etwas. Halleluja. Deswegen kannst du auch dem Teufel widerstehen. Deswegen musst du eben nicht in Sünde und Abhängigkeit fallen. In Sünde und Abhängigkeit fällst du nur, wenn du dir in deinem Herzen nicht dessen bewusst bist, wer du bist. Wenn du dir bewusst bist, wer du bist, ich bin der Liebling. Weißt du, der Liebling, das musst du ja auch geben. Ne? Ich meine, du sagst jetzt, ja, was ist mit all den anderen? Aber der Punkt ist, Gottes Herz ist so groß, dass in ihm nur Lieblinge Platz haben. Und zwar Milliarden von Lieblingen. Sein Wohnzimmer ist so groß, dass da Milliarden von Söhnen und Töchtern Platz haben. Ja, Jesus hat es gesagt, Johannes 17, 23. Vater, lass die Welt erkennen, dass du sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast. Und natürlich ist Jesus der Liebling des Vaters. Das würden wir alle bestätigen, oder? Ja, es gibt da so ein schönes Lied, ich glaube, das ist von Darlene Checher, Hillsong, ja. The Darling of Heaven Crucified. Ja. The Darling of Heaven, ja. Also der Liebling des Himmels. Darling, so sagt man zu seiner Liebsten. Ja, Darling. Ja. Da gibt es auch nicht noch 5 andere dann. Hoffentlich, ja. Darling Nummer 1, Darling Nummer 2, Darling Nummer 3. Nein, das gibt's nicht. Wenn Darling, dann ist es die Einzige oder der Einzige. Amen. Und genauso the Darling of Heaven, da gibt's nur einen. Amen. Aber weißt du was? Du bist auch der Darling des Heavens. Also des Himmels. Amen. Du bist genauso der Liebling wie Jesus. Bei Gott geht das. Bei Gott geht das. Bei uns geht das nicht. Wir können nicht 5 Darlings haben. Das kann unsere Seele einfach nicht. Also ich meine, natürlich können wir unsere Geschwister lieben und so weiter mit der gleichen Liebe, ist ganz klar. Aber deine Seele ist begrenzt von der Kapazität her. Das ist einfach, ja, du kannst sagen, ich liebe meine Geschwister, dann ist es eine allgemeine Aussage. Aber wenn deine Geschwister schon mal 500 sind, was ich, oder bei Glory Life vielleicht 600, 700, 800 Geschwister, du kannst sie nicht alle in der gleichen Weise mit deiner Seele lieben. Wie soll das gehen? Du kannst sie lieben, ja, im Geist. Amen. Aber deine Seele hat eine begrenzte Kapazität. Aber weißt du, das Geniale ist, Gottes Herz hat eine unbegrenzte Kapazität. Halleluja. Und du musst es verstehen, weißt du, er liebt dich nicht nur im Geist. Es ist nicht nur so, weißt du, dass Gott auf dem Thron sitzt und sagt, ja, ich liebe sie alle, weil ich bin Geist und ich kann das. Verstehst du? Und das ist dann so eine allgemeine, sphärische Geschichte. So, okay, Gott liebt mich irgendwie. Manche sagen dann vielleicht, ja, Gott liebt mich, weil er muss ja. Ja, aber es steht ja im Wort Gottes, Gottes Liebe, also muss er mich ja lieben. Nein, weißt du, der Punkt ist tatsächlich der, Gott mag dich wirklich. Weißt du, Gott mag dich. Und da ist auch sowas, da ist auch sowas Seelisches mit drin, so was Gefühlsmäßiges. Weißt du, er mag dich, er findet dich einfach. In deiner Besonderheit, in deiner Einzigartigkeit. Wir hatten, nach unserer letzten Konferenz habe ich in der Glory Life Schule die Aufgabe gegeben, dass jeder einfach die nächsten, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, 30 Tage, die sind jetzt rum inzwischen, also kann ich jetzt abfragen, ob es gemacht worden ist, dass jeder die nächsten 30 Tage jeden Tag oder, ja, es muss nicht jeden Tag sein, aber immer wieder jedenfalls, Gott den Vater fragt, was gefällt dir an mir? Das musst du mal machen. Wer von euch ist in der Glory Life Schule alles? Okay, ihr habt es hoffentlich alle gemacht. Halleluja, wenn nicht, dann ist es noch nicht zu spät. Aber weißt du, das macht was mit dir. Weil plötzlich merkst du, ja, mein Papa, es gibt ja Dinge, die gefallen meinem Papa wirklich an mir. Speziell an mir, weil wir sind ja nicht alle gleich. Ja? Also, keine Ahnung, wenn Gott jetzt mir sagen würde, oh, mir gefällt, dass du immer alles völlig akkurat aufgeräumt hast in deinem Zimmer, dann würde ich sagen, Moment mal, Gott, da redest du zum Richtigen. Verstehst du? Das sagt er vielleicht zu jemand anders. Ich weiß nicht, wem alles, ja? Verstehst du? Wir sind ja individuell, aber dem Vater gefallen wieder andere Dinge an mir, die vielleicht du so nicht hast. Und es gefällt ihm einfach, Weißt du, er fühlt sich einfach, der Vater fühlt sich einfach wohl mit dir. Das musst du verstehen, der Vater fühlt sich wohl mit dir. Wenn du das verstehst, dass der Papa im Himmel sich wohl fühlt mit dir, dann wirst du nie wieder Angst haben, zu ihm zu kommen. Und dann wirst du auch nie wieder zögern, zu ihm zu kommen, wenn du ein Problem hast. Weil manche Christen haben noch die Tendenz, und ich meine, ganz ehrlich, meine eigene Seele hat auch schon manchmal noch diese Tendenz, ja, dass du dann, wenn irgendwas nicht rund läuft oder wenn du eigentlich denkst, oh, jetzt habe ich versagt oder so, dass dann nicht der erste Impuls, der ist, oh, jetzt muss ich zu meinem Papa, jetzt muss er mich drücken. Verstehst du, das müssen wir lernen. Amen. Kinder sind tatsächlich so. Ja? Kinder, wenn sie gut aufwachsen, dann sind sie zumindest, wenn sie kleiner sind, dann sind sie so. Weißt du, egal welches Problem, vielleicht haben sie versagt oder was auch immer. Aber dann denken sie, okay, die Lösung ist einfach auf Schoß von Papa und Mama. Das ist die Lösung. Geh einfach auf Schoß, drücken und alles ist wieder gut. Amen. Schlechte Noten kommen auf den Schoß, alles ist wieder gut. Ja, aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo du dann in deiner Seele was anderes lernst, wo du dann plötzlich merkst, ja, okay, dann ist irgendwann mal auch dein irdischer Papa oder deine irdische Mama ist vielleicht nicht happy, wenn du schlechte Noten hast. Und die sagt nicht, komm auf den Schoß, sondern sagt du, als Beispiel, ja. Ja, und dann verlierst du dieses Bewusstsein, das wirklich eigentlich das ursprüngliche Bewusstsein von uns als Kindern Gottes ist, dass wir nämlich immer auf den Schoß des Papas kommen können. Auch dann, wenn wir uns zu den größten Versagern zählen, die hier auf dieser Erde rumlaufen. Also das Geniale ist, Jesus ist für uns gescheitert. Das musst du dir geben. Jesus ist für uns gescheitert. Als er am Kreuz hing, war er in den Augen der Menschen und übrigens auch in den Augen der unsichtbaren Welt zunächst ein Gescheiterter. Ja, er hat sozusagen in den Augen der Menschen große Töne gespuckt, hat gesagt, hier, ich bin der Sohn Gottes und Toter steh auf und er ist aufgestanden und Kranke werden alle geheilt und was ist ich und große Predigten und so weiter, ess mein Fleisch, ess mein Blut, hat keiner verstanden und so weiter. Und dann hängt dieser Mann, den so viele bewundert haben, dem so viele nachgefolgt sind, von dem so viele begeistert waren, dem so viele zugehört haben, dann hängt dieser Mann plötzlich am Kreuz. Ich sagte, das war eine Anfechtung selbst für seine engsten Jünger. Amen. Ja, was glaubst du, warum Petrus ihn verleugnet hat? Weil er plötzlich gesehen hat, das ist ja alles viel schrecklicher, als ich dachte. Jetzt wird es ja wirklich ernst, jetzt wird es ja wirklich heiß. Ja, verstehst du? Das war eine Anfechtung, ihn da zu sehen. Warum? Weil, ich meine, sie kannten auch noch das Alte Testament, wo auch noch drin steht, verflucht ist, wer am Holz hängt. Deswegen war die römische Kreuzigungsmethode natürlich gerade für die Juden sehr anschaulich dafür, dass jeder, der auf diese Weise stirbt, ist ein Verfluchter Gottes. Der ist von Gott verflucht. Der ist in den Augen Gottes gescheitert. Warum hat Jesus gerufen am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil es in dem Moment wirklich so war. Weil in dem Moment wirklich der Vater sich einen Moment abgewandt hat, als die ganze Sünde der Welt auf Jesus gelegt wurde, konnte der Vater in einem Moment nicht mehr hinschauen und Jesus war einen Moment lang allein. Er war alleine in seinem völligen Scheitern. Er ist gescheitert für uns. Preist den Herrn, dass er nicht im Scheitern geblieben ist. Amen. Sondern, dass er wieder auferstanden ist aus den Toten. Halleluja, dass der Vater ihn gerechtfertigt hat. Weißt du, als Jesus ins Totenreich kam, da hat der Teufel schon auf ihn gewartet und hat gesagt, ein Gescheiterter. Ja, das war das. Die ganze Sünde der Menschheit war auf ihm. Oh, ein Gescheiterter. Vielleicht hast du diese Stimme auch schon mal gehört in deinem Leben. Wenn er dir sagt, an einem bestimmten Punkt, gescheitert. Also ich psychisch gescheitert, körperlich gescheitert, in deinem Leben finanziell, materiell, beruflich gescheitert. Und der Teufel sagt, gescheitert. Und er denkt, jetzt hat er dich. Spooky, ja? Und in dem Moment, wo der Teufel um Jesus sozusagen herumschlich als seine Beute und sagte, der Gescheiterte, jetzt habe ich ihn. In dem Moment kam der Vater. Und 1. Timotheus 3,16 sagt, er wurde gerechtfertigt im Geist. Das heißt, der Vater hat gesagt, nein, nicht gescheitert, sondern gesiegt. Amen. Halleluja. Nicht versagt, sondern gerecht. Amen. Dieser ist gerecht. Und in dem Moment, ich kann mir so vorstellen, im Totenreich der Teufel, der so gerade noch so geschlichen ist, gescheitert. Okay, ich will nicht, dass du schlecht träumst heute Nacht, aber. Also so um Jesus rumgeschlichen ist und dann im nächsten Moment der Vater von oben, das Licht kommt von oben und er sagt, gerecht! Und der Teufel, und plötzlich war der Teufel ein Gescheiterter und Jesus der Sieger. Amen. Und du mit ihm. Halleluja. Du mit ihm. Du mit ihm, weil du bist mit ihm gekreuzigt. Du bist mit ihm begraben. Du bist mit ihm gerechtfertigt. Und du bist mit ihm auferstanden aus den Toten. Und du bist mit ihm versetzt an himmlische Orte. Er hat aus dir, dem Gescheiterten, hat er einen König, einen Priester, einen herrlichen Sohn gemacht. Amen. Halleluja. Also das ist so wichtig. Also das ist so wichtig. Auch wenn du als Christ durchs Leben gehst, gibt es manchmal vielleicht noch Situationen, die sich so anfühlen wie, oh, hier bin ich jetzt gescheitert. Vielleicht bist du gescheitert in einer Beziehung mit einem Menschen, den du vielleicht geliebt hast oder den du gementort hast oder den du gedient hast oder was auch immer. Und irgendwie, du bist gescheitert darin, diese Beziehung aufrechtzuerhalten oder in eine gute Richtung zu bewegen oder was. Du bist gescheitert. Du bist gescheitert vielleicht finanziell an einem bestimmten Punkt in deinem Leben. Du bist gescheitert vielleicht körperlich, wo die Ärzte gesagt haben, wir können nichts mehr machen. Ja, du bist gescheitert, aber weißt du, in dem Moment kommt der Vater und sagt, nein, nicht gescheitert, gerecht gesprochen, Halleluja, auferstanden zu neuem Leben, versetzt zur Rechten Gottes, Halleluja, preist den Herrn, selbst wenn du gescheitert bist durch deine eigene Sünde, sagt er dir, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, was ist er dann? Treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wie kann er das sagen? Eben weil Jesus für uns gescheitert ist, weil Jesus für uns zur Sünde wurde. Deswegen können wir frei sein von der Sünde, selbst wenn wir als Christen noch manchmal sündigen, beziehungsweise unser Fleisch, unser Geist kann es nicht mehr, aber unser Fleisch kann auch manchmal sündigen und wir dann das Gefühl haben, oh, jetzt bin ich hier wieder gescheitert. Also dann kannst du kommen und dann kannst du auch wieder hören, jawohl, gerecht gesprochen, neu gemacht, Halleluja, ein Sieger, eine Siegerin, du schaffst das. Du überwindest diese Macht der Sünde in deinem Leben. Du überwindest diese Macht der Depression in deinem Leben. Du überwindest diese Macht der Angst in deinem Leben. Du überwindest diese Macht der psychischen oder körperlichen oder finanziellen Herausforderung in deinem Leben, weil Christus Jesus ist für dich gescheitert, damit du durch ihn im Sieg leben kannst. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Und selbst wenn du sagst, okay, ich habe ihn verlassen, ich bin weggekommen von ihm, er hat nicht mehr die Rolle gespielt in meinem Leben und jetzt ist mein Leben, ja, wie man so schön sagt, a mess, ja, also ein Chaos, ja. Weißt du, selbst dann sagt das Wort Gottes irgendwo habe ich diese Stelle auch in Timotheus, ist es 2. Timotheus, ich weiß noch nicht genau den Vers, 2. Timotheus 2, Vers 11 bis 12, dann sagt er, wenn wir untreu sind, ist er doch treu. Halleluja. Das heißt, er steht zu dir, er hält zu dir, selbst dann, wenn du mal nicht so zu ihm hältst, wie du eigentlich halten solltest. Amen. In Sprüche 18, 24 heißt es, manche Gefährten schlagen sich, aber mancher Freund ist anhänglicher als ein Bruder. Und in der Kirchengeschichte wurde immer wieder dieser Bruder mit Jesus identifiziert, weißt du? Er ist anhänglicher als ein Bruder. Das heißt, er hängt an dir. Weißt du, selbst wenn du mal nicht so an ihm scheinbar hängst, hängt er an dir und er ist schon wieder da, um zu schauen, wie kann ich ihn wieder aufs richtige Gleis bringen? Wie bringe ich ihn wieder zurück in die richtige Spur? Wie kann ich ihm weiterhelfen? Wie kann ich ihn weiterführen? Und er macht schon wieder Dinge bereit. Weißt du, du kannst ihm so 100% vertrauen, egal in welcher Situation du bist. Weißt du, er ist anhänglicher als ein Bruder. Ich meine, du musst ihn echt verfluchen und sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben und so weiter, damit er wirklich mal ablässt von dir. Und selbst dann wird er noch um dich, in dem Fall in positiver Weise, herumschleichen und schauen, finde ich nicht doch wieder Eingang, lässt er mich nicht doch wieder rein, erkennt er nicht doch, dass er mich vielleicht braucht. Ja? Selbst dann wird er noch schauen. Und wird Ausschau halten. Und sobald du ihm nur ein klein bisschen die Tür aufmachst, wird er sagen, jawohl, ich komme. Halleluja, ich bin treu, selbst wenn du untreu bist. Halleluja, weißt du, er ist für dich in das Scheitern gegangen. Es gibt nie kein Scheitern in deinem Leben, das so tief sein könnte, als dass seine Liebe dich nicht rausziehen würde. Amen. Und dich wieder auf festen Boden stellen würde. Ist das nicht wunderbar? Puh. Unser Vater, hoch, unser Vater, weißt du, seine Liebe, deswegen betet Paulus ja dieses wunderbare Gebet in Epheser 3, Vers 14, wo er sagt, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest gewurzelt und gegründet seid. Das heißt, weißt du, wenn du dir das mal so vorstellst, was er da betet, ist letztendlich, er betet, dass wir uns immer wieder in unser Sein als Kinder des Vaters, ich sage mal so, zurückfallen lassen. Also das brauchen wir immer wieder. Und ich glaube, das möchte Gott an diesem Wochenende bei uns allen ein Stück weit tun. Er möchte, dass wir auch kollektiv gemeinsam alle wieder zusammen, wieder ganz neu zurückfallen in unser Sein. Zurückfallen in das hinein, wir sind die geliebten Söhne. Zurückfallen in die Erkenntnis seiner Liebe. Weil wir müssen immer wieder dahin zurückfallen. Weil ich habe schon am Anfang gesagt, sonst ist die Gefahr, wir sausen hier, wir machen da und wir haben diesen Bezugspunkt verloren, gewurzelt und gegründet in der Liebe des Vaters. Wir haben diesen Bezugspunkt verloren und deswegen müssen wir wieder dahin zurückfallen, immer wieder. Nicht nur an diesem Wochenende, sondern Gott gibt dir was mit, was für jeden Tag ist. Du solltest keinen Tag eigentlich in dieses Leben hineingehen, ohne dich sozusagen zurückfallen haben zu lassen in die Liebe des Vaters hinein. Und dir bewusst machst, oh, mein Vater liebt mich, Halleluja, ich kann mich fallen lassen in ihm, er ist mit mir, er ist für mich, er steht hinter mir, ich bin sein Schnucki, Putzi, Hasi, Mausi, Schatzi, Klausi, Halleluja. Wie auch immer, das ist jetzt für Klaus, Bruder Klaus, Halleluja. Weißt du, du kannst dich da hineinfallen lassen. Ja, du musst dich immer wieder da hineinfallen lassen. Weil dann sagt er weiter in Epheser 3, so könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, also das Ausmaß der Liebe Gottes, nämlich die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet, aber ein Stück weit immer mehr begreifen könnt natürlich. Das heißt nicht, dass wir gar nichts begreifen können, aber nicht die Länge, die Breite, die Höhe, die Tiefe, die werden wir nie ganz begreifen, weil das ist einfach zu lang und zu tief und zu breit und zu hoch. Aber ein Stück weit können wir es erfassen, weil dann sagt er nämlich weiter, dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Halleluja. Gott will, dass der Reichtum seiner Liebe dich immer mehr erfüllt. Gott will, dass du immer mehr zur Ruhe kommst im Reichtum seiner Liebe. Gott will, dass du immer mehr die Breite, die Höhe, die Tiefe, die Länge erfasst dieser wunderbaren Liebe. Gott will, dass du erfasst, dass du sein geliebtes Kind bist. Gott will, dass du erfasst, dass du ihm gefällst. Halleluja. Auch deine Seele gefällt ihm. Auch dein Körper gefällt ihm übrigens. Halleluja, preist den Herrn. Manchen gefällt vielleicht ihr eigener Körper nicht, weil du sagst, ich bin zu dick oder was auch immer, weißt du? Dann bist du halt ein bisschen dicker und dann sagt Gott, okay, dann kann ich noch mehr lieben. Preist den Herrn, habe ich mehr zum Leben. Halleluja. Ist doch gut. Halleluja. Amen. Weißt du, du gefällst ihm. Du gefällst ihm. Halleluja. Stehen wir mal auf zusammen. Lass uns einfach einweichen. Vielleicht kann das Lobpreisteam noch mal nach vorne kommen. Lass uns einfach einweichen in seiner Liebe. Halleluja. Oh, Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe deiner wunderbaren Liebe, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, für dein Wirken heute Morgen hier. Wir danken dir, Herr, dass du einfach all die Lügen abschneidest, Herr, in unseren Herzen, Herr, wirklich rausschneidest, dass du ganz neu wirklich uns, ja, aus dem Werkeln heraus ziehst und uns hineinfallen lässt, Herr, wirklich in dieses Bewusstsein. Mein Vater ist für mich. Mein Vater steht hinter mir. Mein Vater liebt mich so unendlich. Auch du über Livestream, du kannst es mit uns machen. Halleluja. Einfach da dich fallen lassen, hineinfallen lassen in dein Sein, in das hinein, was du bist. Du machst dir einfach bewusst, was du bist. Kann man das Keyboard ein bisschen leiser machen, bitte? Halleluja, dass du lässt dich einfach hineinfallen in das, was du bist. Danke, Vater, für diese geliebten Söhne und Töchter. Danke, oh, danke, danke, dass wir dir gefallen und dass du gerade jetzt mit Wohlgefallen auf uns schaust. So wie es heißt im Wort Gottes, er lässt sein Angesicht leuchten über dir. Weißt du, das kannst du dir so vorstellen. Der Vater schaut dich an und sein Angesicht beginnt zu leuchten, weil er dich sieht, weil er sagt, oh, so schön, so gut, du gefällst mir. Halleluja, Halleluja, du bist wunderbar. Weißt den Herrn, mein Ebenbild, mein Ebenbild. Halleluja. Weißt du, er sieht sich selbst in dir. Du bist geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Sein Angesicht leuchtet über dir. Er strahlt über dir. Über dir strahlt der Herr auf. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Halleluja, ja. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du in uns ganz neu auch diese Gewissheit aktivierst an diesem Wochenende, dass du hinter uns stehst bei allem, was wir tun und dass wir deswegen kühn sein können, dass wir mutig sein können, dass wir Dinge anpacken können, Herr. Halleluja. Ja, wir werden nie passive sein, wenn wir aus deiner Liebe leben. Aber wir werden auch nicht getriebene sein, sondern wir werden aus der Fülle leben, damit wir erfüllt werden mit dem ganzen Reichtum Gottes. Halleluja. Danke, Vater. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Vater. Wir preisen dich, Vater. Halleluja. Weißt du, es ist wie, im Englischen sagt man so Stamp of Approval. Das heißt so der Stempel des Wohlgefallens sozusagen, des Gefallenhabens, des Passendseins. Also in der Schule ist es so, du musst etwas tun, damit du am Ende hoffentlich eine gute Note kriegst. Ja? Hoffentlich, ja, Note 1 in Deutschland, in der Schweiz ist Note 6 das Beste. Weißt du, den Herrn, da lachen wir in Deutschland und sagen, was, ein Sechser hast du? Okay. Aber weißt du, der Punkt ist der, in dem Moment, wo du mit Jesus gestartet bist und Jesus in dich hineingekommen bist, sein Bild sozusagen in dich hineingekommen bist, hat Gott dir oder er hat dir in Jesus bereits die Note 1 oder 6, wie auch immer du sagen willst, bereits gegeben. Ist bereits auf deinem Zeugnis, steht schon drin. Zeugnis schon ausgefertigt. Bestnote in allen Fächern. Überall. Halleluja. Ist schon, bevor du irgendwas gemacht hast, ist genial. Ne? Du gehst in die Schule, ja, und weißt schon von Anfang an, okay, ich habe eh gewonnen. Und dann lernst du aber immer noch was. Ja, du gehst trotzdem weiter in die Schule, aber in dem Bewusstsein, ich habe es geschafft. Halleluja. Nicht mehr in dem Bewusstsein, irgendwas werden zu müssen. Ich muss nicht ein Einserschüler werden, sondern ich bin es schon aus der Sicht Gottes. Oh, Halleluja. Leistungsfreie Liebe. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Vater, dass du zu uns sprichst, Herr. Danke, dass du zu unseren Herzen sprichst, Herr. Halleluja. Und ich glaube, ich gebe jetzt an der Stelle gebe ich das Mikrofon an meine Frau weiter, weil sie wird uns gerade jetzt weiter da leiten. Einfach nur so eine halbe Stunde noch maximal. Nur ein paar Minuten lernen, aber dann einfach uns da hineinleiten, dass wir wirklich weil der Vater möchte zu uns persönlich sprechen heute Morgen, auch ganz konkret. Und er möchte dir zeigen, wie sehr er dich liebt. Und er möchte zu dir sprechen, was ihm an dir gefällt. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Moment, um einfach die Stimme Gottes in unser Herz da hineinsprechen zu lassen. Und Irina wird uns einfach dabei leiten in diese Aktivierung. Das ist eine Aktivierung. Und du darfst Platz nehmen, erstmal wieder dazu. Unter deinem Stuhl müssten irgendwo Zettel, glaube ich, sein und Stifte oder werden die ausgeteilt dann? Okay, genau, dann könnt ihr einfach währenddessen könnt ihr mal die Blätter mit den Stiften austeilen für die Aktivierung, während Irina lehrt und uns dann hineinführt. Ja, aus dieser Liebe, dieser wunderbaren Gegenwart heraus wollen wir eine Aktivierung machen, die Stimme Gottes zu hören, die zu uns spricht. Weil Gott sehnt sich danach, zu uns zu sprechen. Er ist unser liebender und geliebter Vater. Und er sehnt sich danach, mit uns Kontakt zu haben, mit uns, ja, uns wunderbare Dinge zu sagen. Halleluja. Und er möchte unsere Ohren öffnen für seine Stimme. Ja, Jesus hat gesagt in Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Söhne, meine Töchter, sie hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und aus diesem wirklich Herrlichkeitsfluss, aus diesem Bewusstsein, wir sind die geliebten Töchter und Söhne Gottes, wollen wir ihn hören und hören, was er zu uns sagt. Es gibt so viele gute Gründe, seine Stimme zu hören. Und ja, Halleluja. Weißt du, wenn wir seine Stimme kennen, werden wir keine falschen Entscheidungen treffen oder weniger jedenfalls. Ja, du wirst nicht den falschen Ehepartner heiraten, wenn du ihn kennst oder wenn du nachfragst oder eine finanzielle Entscheidung, die nicht aus ihm ist. Es geht darum, einfach in diese Gemeinschaft mit deinem Vater zu kommen und ihn zu kennen. Und seine Stimme, wie ist seine Stimme, damit wir sie unterscheiden können? Weil es ist wichtig, wenn wir seine Stimme hören, dass wir auch wirklich seine Stimme hören. Weil es gibt natürlich noch andere Stimmen, die zu uns sprechen wollen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir sie von jeder anderen Stimme unterscheiden können. Wie ist die Stimme Gottes? Die Stimme Gottes ist normalerweise in uns. Ja, sie kommt normalerweise nicht von außen. Das ist mal sehr selten, wenn Gott wirklich was sehr Mächtiges spricht. Aber normalerweise ist sie in uns, weil er lebt in uns. Und da ist es wichtig, weil natürlich auch noch seelische oder vielleicht manchmal auch dämonische Stimmen oder von außen an uns rankommen wollen und sprechen wollen. Und da ist wichtig, dass wir sie von jeder dämonischen und jeder auch eigenen seelischen Stimme unterscheiden können. Und seine Stimme ist normalerweise sanft, sei denn, er sagt dir zum Beispiel, klar, du bist im Auto und sagst, boah, jetzt fahr rüber, weil da würde sonst ein Auto kommen, da kann er auch mal was bestimmt sagen. Aber normalerweise ist sie sanft, sie ist klar, sie ist direkt, sie ist nicht schmeichlerisch, sie ist nicht verführerisch, sie wird dich nicht in Stolz bringen, wow, weißt du, wenn du was hörst, also so wie du ist keiner, so wie du singst, predigst, egal was du tust, ist keiner, dann ist das sicher nicht die Stimme Gottes, sondern sie ist ausrichtend immer auf die Agape-Liebe und sie stimmt immer mit dem Geist seines Wortes überein. Sie stimmt immer mit seiner Bibel. Mit dem Geist, der in seiner Bibel ist, überein. Deshalb ist es so wichtig, wenn du sagst, ich möchte die Stimme Gottes mehr erkennen und mehr unterscheiden, dann lies sein Wort, weil in seinem Wort ist sein Geist und ist seine Stimme zu hören. Und daran, je tiefer wir sein Wort kennen, je besser wir sein Wort kennen, umso mehr können wir auch sein Wort wahrnehmen, wenn er zu uns spricht und es als das wahrnehmen, das es ist, nämlich seine Stimme. Und wir werden unterscheiden können, oh, das ist vielleicht ein seelischer Wunsch jetzt gerade oder es ist wirklich der Feind oder noch eine alte Verletzung oder irgendwas oder Scham, was zu mir spricht. Immer, wir prüfen es immer am Wort und immer am Geist seines Wortes, der voller Liebe ist, der voller Freude ist, voller Glauben ist, niemals verdammend. Also Gott wird dir nichts Verdammendes sagen. Er zeigt uns Sachen auf, er korrigiert uns, definitiv. Und es ist wunderbar, aber er tut es mit Liebe. Auch wenn er uns was Korrigierendes sagt, dann sagt er es voller Liebe. Also daran erkennst du es, diese Stimme ist immer voller Liebe. Sie ist voller Frieden. Ja, sie bringt dich nicht in Unruhe. Eine Stimme, die sagt, weiß ich, morgen sollst du nach Sibirien gehen, kann der Herr sein. Und dann wird aber Frieden in deinem Herzen sein und nicht Hilfe. Hilfe, muss ich wirklich nach Sibirien gehen? Sondern da ist Frieden und da ist eine Bestätigung auch in deinem Inneren, wenn er spricht. Vielleicht ist es was Neues, aber du spürst, ja, ich glaube wirklich, ich glaube, das ist wirklich der Herr, was er mir sagt da. Und es sind auch nicht immer irgendwelche Ortswechsel oder großen Sachen, sondern er spricht, weißt du, in den kleinen Dingen. auch zu dir. Wasch mal wieder dein Auto oder was auch immer. Das ist, kann auch Gott sein, ja? Tu es nicht weg. Teufel, weiche von mir. Räum mal wieder auf oder putz mal wieder irgendwas. Also das kann auch mal Gott sein, ja? Oder schreib dieser Person, ruf diese Person mal an. Dann denke ich, es ist normalerweise, es ist Gott. Und es ist wichtig, dass wir wissen, er kommt mit Frieden und sein Reden bringt uns immer hoch. Ja, es drückt uns nie runter. Du bist nicht fertig, wenn er was zu dir sagt oder down, sondern es bringt uns immer hoch auf eine andere Ebene, auf eine neue Ebene. Und du wirst erhoben, wir werden erhoben. Oh ja, Gott spricht mir und wir merken, dass Gott spricht zu mir. Und seine Stimme ist, ja, manchmal wie das Rauschen vieler Wasser. Oder sie ist ganz sanft und sie ist, ja, voller Freude. Und es ist dieser innere Fluss. In Johannes 7,38 hören wir, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wenn wir jetzt zusammen seine Stimme hören wollen, dann zapfen wir diesen inneren Fluss an, der in uns ist. Diesen Fluss seiner Liebe, diesen Fluss seines Redens, seines Wesens. Einfach, weil er macht dir immer bewusst, er lebt in dir. Und dann hören wir aus diesem Fluss, aus diesem Wasser, es ist der Heilige Geist, der zu uns spricht. Und während wir seine Stimme hören, sind wir ausgerichtet auf ihn. Das heißt in 2. Korinther 3, 18, wir werden verwandelt in dasselbe Bild, wie es vom Herrn, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn im Geist geschieht. Halleluja. Wir fokussieren uns also auf ihn und nehmen im Glauben, ja, im Glauben sagen wir, ja, Herr, du sprichst zu mir als mein geliebter und mein liebender Vater. Du sprichst zu mir. Du möchtest zu mir sprechen und du hast etwas zu mir zu sagen. Gott hat etwas zu dir zu sagen. Halleluja. Er möchte mit dir persönlich sprechen. Deshalb wichtig, macht es dir ganz bequem jetzt. Einfach sehr ganz entspannt. Tu alles weg, was sich noch irgendwie in deiner Seele vielleicht bewegen möchte. Wir fahren unsere Seele runter, auch wenn du es zu Hause machst. Die Seele runterfahren. Alles ausschalten, alles ausblenden sonst, sondern wir fokussieren uns auf ihn und auf diesen Fluss, der in uns ist. Halleluja. Und als erstes wollen wir ihn fragen, Herr, wie siehst du mich? Du kannst es auch aufschreiben. Herr, wie siehst du mich? Und was empfindest du für mich? Und was magst du besonders an mir? Was magst du besonders an mir? Halleluja. Und dann verbindest du dich einfach mit ihm, deinem geliebten Vater, Papa. Danke, dass du jetzt zu mir redest. Herr, wir beten zusammen. Vater, wir danken dir, dass wir deine geliebten Söhne sind, dass wir deine geliebten Töchter sind, dass du so gerne zu uns sprichst. Wir danken dir, dass wir deine Stimme hören, als deine Schafe, die zu dir gehören und wo du in uns lebst. Wir hören deine Stimme. Du bist der gute Hirte. Wir hören keine anderen Stimmen zu, sondern nur der Stimme des guten Hirten. Und ich danke dir, dass du jetzt zu jedem Einzelnen persönlich sprichst. Danke, Herr. Ich sag, jeder andere Geist ist gebunden in diesem Raum und auch über Livestream in Jesu Namen. Und ich setze den Geist Gottes, den Heiligen Geist frei, den Geist des Vaters und den Geist des Sohnes zu jedem Einzelnen jetzt zu sprechen. Halleluja, danke, Herr. Und genau zu diesen drei Fragen zu sprechen, danke. Amen. Und jetzt fangt einfach an und könnt es einfach aufschreiben, auch was ihr euch sagt. Und in ein paar Minuten, genau, haben wir dann noch eine zweite Frage. Genau, das war: Herr, wie siehst du mich? Was empfindest du für mich? Und was magst du besonders an mir? Kleiner Hinweis, schreibt es einfach auf im Glauben, überprüft es jetzt nicht im Verstand oder so, sondern lasst einfach den Geist sprechen, den Heiligen Geist zu euch und spricht es und schreibt es einfach auf, was kommt. Genau. Und hinterher kann man es immer natürlich überprüfen. Oder kannst auch zu jemandem kommen und fragen, ob das Gott war. Aber jetzt erstmal einfach im Glauben aus dem Fluss heraus aufschreiben. Und jetzt wollen wir noch zu einer weiteren Frage kommen. Und die wäre, was möchtest du mir heute sagen, gerade jetzt zu mir? Was ist dir wichtig für mich? Was möchtest du mir gerade jetzt sagen und was ist dir wichtig für mich? Meine Situation. Halleluja. Jetzt kommen wir zum Ende. Wenn ihr noch was aufschreiben wollt, dann schreibt es noch. Lasst es tief in euch reinsinken. ihr alle was von Gott gehört? Streckt euch mal aus. Alle die Stimme Gottes gehört. Ich denke, alle, die Gott gehört. Ne? Und ist jemand da? Vielleicht zwei Personen und du möchtest einfach was vorlesen, was Gott zu einem der Punkte zu dir gesagt hat, dann komm gerne nach vorne und teil das mit uns. Genau, wer möchte kommen und was? Muss nicht alles sagen, aber vielleicht ein Teil oder so von dem, was Gott zu dir gesagt hat. Und teil es gerne mit uns zur Auferbauung. Gerne, Heidrun. Ich habe bei der Frage, Gott, wie siehst du mich, war ich überrascht, weil ich habe einen Löwen gesehen, der mit dem Fuß aufstampft. Und es war, wie wenn der Herr zu mir sagt, du hast Kühnheit und Entschlossenheit im Gebet. Stark, war das Gott? Das war Gott. Starke Sache. Ja. Hallo, also ich habe mir gedacht, ich möchte das auch mitteilen, weil das irgendwie auch total, also für mich wirklich bewahrheitet, Gesicht Gottes, sein Herz, seine Identität. Und wo diese Frage halt gekommen ist, lieber Gott, was ist wichtig für dich? Und dann, lieber Gott, hat mich an das erinnert, wo ich ihm schon diese Frage mal gestellt habe vorher. Was ist für dich wichtig? Wie würdest du dein Herz, was irgendwie berührt dich? Was tut dir weh? Was würdest du mit mir mitteilen wollen? Was öffnen also für mich? Ich habe schon mal diese Frage gestellt und jetzt hat mich, lieber Gott, an diesen Moment erinnert. Und waren so Situationen, wo irgendwie, ich wollte irgendetwas ganz, ganz, also das war mein Traum. Und dann habe ich dieses Traum halt bekommen von lieber Gott und hat mich daran, und wie ich, also über diesen Traum kannte nur lieber Gott. Und dann an dem Moment hat er mich erinnert, also ich habe, genau das freut mich, wenn du dich freust. Genau das ist für mich wichtig, was für dich wichtig ist. Was dich glücklich macht, das macht mich glücklich. Und solche Momente, also irgendwie hat mich dann gestärkt. Also das ist genau. Also. Das ist so wunderbar. Unser Vater freut sich, wenn wir uns freuen. Halleluja. Und er ist für uns. Und er ist glücklich, wenn wir glücklich sind. Er ist mit uns. Wenn es auch mal was nicht Glückliches gibt, er ist einfach immer da. Er ist unser liebender Vater. Halleluja. Ist es wunderbar, dass wir seine Stimme hören, dass wir seine Kinder sind, dass wir eine persönliche Beziehung zu unserem Gott haben, die wirklich lebendig ist, die nicht steril ist, sondern eine lebendige Beziehung zu dem Schöpfer des Himmels, der Erde, der unser geliebter Vater ist. Und ich ermutige euch einfach, das zu Hause weiterzumachen. Könnt ihr jeden Tag oder immer wieder machen, euch einfach ja, so ein Pad reinlegen oder Soaking Music gibt es ja auch im YouTube. Und dann euch einfach hinsetzen und ihm diese Fragen wieder stellen oder weitere Fragen und einfach diesen Fluss, aus diesem Fluss dann hören, weil wir, also ich finde es echt leicht, wenn ich, sobald ich schreibe, merke ich, boah, da fließt es. Und ich finde, es ist eine große Hilfe. Also ermutige dich, mach das weiter und sieh dir das wieder an, noch was du jetzt heute aufgeschrieben hast, was Gott zu dir gesprochen hat. Das ist, und bewahr es in deinem Herzen. Das heißt von Maria, sie bewahrte, da war es die Worte des Engels, aber war ja durch Gott geschrieben. Sie bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir diese Worte, die wir auch heute gehört haben, einfach hier im Livestream, dass wir es bewahren. Bewegen einfach in unserem Herzen und wissen, boah, unser Vater liebt uns und er ist für uns und er spricht zu uns. Und wir sind nicht alleine und wir sind nicht einsam und wir sind nicht abgeschnitten, sondern er redet zu uns. Halleluja. Amen. Liebst du deinen Vater? Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Du bist unser geliebter Vater und danke, dass wir deine Kinder sind, die deine Stimme hören und sie unterscheiden können von jeder anderen Stimme. Halleluja. Amen. Amen. Ist den Herrn. Halleluja. Ja, ich glaube, dass einfach auch, wenn du selber die Stimme Gottes hörst, wie er Dinge zu dir sagt und dir Dinge deutlich macht, dann fällt auch das, was gelehrt wird über die Liebe des Vaters, einfach nochmal tiefer rein und wird wirklich konkret auch bei dir. Und darum geht's. Deswegen die Ermutigung kann ich nur unterstreichen, auch von Irina, mach es selber auch immer wieder. Ja, Gott hat es auch zu mir tatsächlich gesagt. Er hat zu mir gesagt, irgendwo habe ich es aufgeschrieben, aber genau, er hat gesagt, dass ich will, dass du dran bleibst, meine Liebe immer tiefer zu erkennen. Da gibt es noch so viel zu entdecken. Halleluja. Amen. Amen. Ja, es ist immer ein weiterer Weg. Halleluja. Immer noch weiter. Es geht immer noch weiter. Das heißt nicht, dass wir nicht immer auch diesen Moment des Ankommens haben, aber es gibt auch immer wieder weiter. Weiß den Herrn. Halleluja. So, für jetzt wollen wir euch hier an der Stelle die Gelegenheit geben, einfach euch mit einem Saatkorn für das Reich Gottes einfach zu beteiligen, an dem Teilhaber zu sein, an dem, was Gott tut. Wir machen ja grundsätzlich bei solchen Veranstaltungen keine Konferenzgebühr oder sowas, sondern wir wollen, dass du selber den Lohn hast, auch von dem, was du tust, weil das Wort Gottes sagt, wenn wir freiwillig einfach säen, freiwillig geben, dann wird uns wieder gegeben werden. Ja, ohne Zwang, Paulus sagt es, ohne Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Also, Frage für den Heiligen Geist, bei was hast du Freude, wenn ich das jetzt gebe? Ja? Und dann kannst du dich mit dem Heiligen Geist freuen, indem du gibst. Und dann ist genau das, wie Gottes will, nicht aus Zwang, sondern einen fröhlichen Geber liebt Gott. Halleluja. Wenn du hier live vor Ort bist, dann kannst du jetzt entweder die Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl nehmen und die ausfüllen. Die eine Hälfte kannst du dann in den Eimer reintun mit dem Stift. Die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause, schreibst den Betrag drauf, nimmst mit nach Hause, da ist die Kontonummer drauf und dann kannst du es überweisen in den nächsten Tagen. Auch wenn du über Livestream zuschaust, hast du die Möglichkeit, direkt zu überweisen, mit der IBAN oder PayPal zu nutzen oder über unsere Homepage mit der Kreditkarte einfach dein Saatkorn säen. Und natürlich hier vor Ort hast du natürlich auch immer noch traditionell die Möglichkeit, in bar zu geben. Halleluja. Und wir setzen frei, dass es auch noch lange so bleibt, dass wir lange auch unser Bargeld behalten. Amen. Das muss man so nebenbei bemerkt. Ja, okay. Hat jetzt vielleicht nicht jedem gefallen, wie auch immer. Egal, aber mir gefällt mein Bargeld. Halleluja. Preist den Herrn. Okay, also lass uns die Eimer durchgeben.